Vorausgeschickt, ich bin Jahrgang 62. Und diese Zustände waren früher unbekannt. Wir hatten sie nicht, nicht einmal im Ansatz. Ich meine die zunehmende Unsicherheit, an die wir uns angeblich als the new normal, als neue Realität zu gewöhnen haben. Eine Realität, in der wir alle zwei Wochen über die Brutalisierung in Deutschland, ja in der gesamten Europäischen Union informiert werden. Taharouche, Sex-Flashmobs, Serienvergewaltigungen, Terrorfahrten, Messer- und Machetenattacken, Feuergefechte am helllichten Tag, mitten in unseren Städten, mitten in Deutschland, mitten in Europa. Es ist eine besondere Kriminalität, weil sie aus der Migration hervorgeht. Nicht aus der von Alteuropäern oder Asiaten. Die Täterschaft kommt woanders her. Sie ist in erheblichem Umfang nah- und mittelöstlich afrikanisch. Und quer durch Europa verweisen Polizeistatistiken auf die Tatsache, dass eben diese Gefährder einen muslimischen Familienhintergrund haben. Eine schwierige Thematik. Die Regierenden sehen hier lieber weg. Auch die Justiz. Ein Gericht in Hannover verhängte gegen 6 Mitglieder eines Großfamilienclans, die bei gewaltsamen Ausschreitungen in Hameln 2 Dutzend Polizisten ernsthaft verletzt hatten, lediglich Bewährungsstrafen. Von der Polizei wurde das Urteil mit Wut und Spott aufgenommen, als ein weiterer Beleg für die Laxheit des politisch korrekten Justizsystems. Beobachter sind der Ansicht, dass der wahre Grund für die Nachsichtigkeit des Richters war, dass er fürchtete, der Clan könne Rache an seiner Familie nehmen. In diesem Beispiel hat es die Stärksten getroffen. Bewaffnete Erwachsene im Dienst des Staates. Es gibt serienweise ähnliche Fälle. Aber sie bleiben in der Minderzahl gegenüber der Gefährdung, der der einfache, der kleine Bürger ausgesetzt ist. Und diese Gewalt gegen die, heute sagt man, länger schon hier gewesene Bevölkerung, beginnt schon im Teenageralter, bereits im Klassenzimmer. In vielen Schulen sind Nichtmuslime bereits in der Minderheit und werden sehr, sehr häufig von ihren muslimischen Kameraden gemobbt, täglich. Einfach, weil sie Deutsche sind oder Christen oder Juden oder schwul. Wer das nicht glaubt, kann sich die sehr mainstreamigen TV-Dokumentationen ansehen, die sich im angehängten Quellenkatalog befinden. Hier sind es in erster Instanz die Lehrer, die wegschauen. Sie ziehen es vor, mit ihren intoleranten Schülern Demonstrationen gegen Parteien zu bereichern, die gegen diesen Krieg in der Schule sind, die ihm ein Ende bereiten wollen. Mit ihnen, den Pädagogen zusammen, versagen wieder einmal die Regierenden und die Justiz. Udo Ulfkotte, gewesener FAZ-Redakteur, der im Planungsstab der Konrad-Adenauer-Stiftung saß, zeigte, dass mittlerweile salafistische Prediger in europäischen Städten sogar die Vergewaltigung von jungen, nicht-muslimischen Frauen befürworten dürfen. So erschreckend es klingen mag, Vergewaltigungen Ungläubiger werden in verschiedenen Koranversen durch Mohammed höchstpersönlich gebilligt. Wer meint, der an Brutalität heranreichende Machismo einer Religion könne keinen prägenden Einfluss auf das Menschenbild der darin erzogenen Community haben, ist entweder naiv oder er lügt. Oder er wird Lügen gestraft. Im britischen Rotherham missbrauchte eine aus Muslimen bestehende Bande zwischen 1997 und 2013 mindestens 1400 Kinder und Jugendliche. In Oxford wurden 2013 7 Männer verurteilt, die sich zwischen 2004 und 2012 an Minderjährigen im Alter von 11 bis 15 Jahren vergriffen hatten. 2 Jahre später wurde bekannt, dass dort über 16 Jahre hinweg nicht weniger als 373 Kinder missbraucht worden waren. Laut Medien und Polizei handelte es sich um, Zitat, einen organisierten Angriff auf weiße Kinder von Männern aus einer bestimmten ethnischen Gruppe. Zitat Ende. Beamte hätten, erfährt man weiter, jahrelang tatenlos zugeschaut, weil sie, Zitat, mehr Angst davor hatten, als Rassisten bezeichnet zu werden, als davor, Kindesmissbrauch zu übersehen. Zitat Ende. Einer der Angeklagten von Newcastle verhöhnte die Opfer während einer Anhörung als White Trash, also weißer Müll, der nur für eines gut sei, womit er wohl die Befriedigung seines Sexualtriebs meinte. Einige der Täter gaben offen zu, dass ihr Blick auf die Opfer von deren Rasse geprägt gewesen sei, sagte der konservative Abgeordnete Mike Penning. Das Ausmaß des Missbrauchs in Oxfordshire, einem Landkreis im Südosten Englands, erinnert an ähnlich schockierende Berichte über sexuellen Missbrauch an weißen britischen Mädchen durch muslimische Banden in Bristol, Derby, Rochdale und Telford, was zeigt, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern um eine Welle. Die Fälle für sich allein sind schon erschreckend und Reaktionen der Behörden sind es ebenfalls. Eine Zeugin beurkundete: Ich kam gegen 2 oder 3 Uhr morgens zur Polizeistation, am ganzen Körper Blut. Es durchtränkte meine Hose bis zum Schambereich. Sie taten mich als ungezogene Querulantin ab. Eine andere, wiederum wörtlich: Ich habe eine Beschwerde gegen einen Mann eingereicht, der mich aus einem Kinderheim verkauft hat. Er wurde festgenommen, freigelassen und verkaufte mich wieder. Der britische Journalist Simon Kent, der sich mit dem Fall befasste, schlussfolgerte, wieder O-Ton: Systematisches Versagen wurde durch Schweigen gebilligt, notorische Stümper wurden mit Beförderung belohnt, Informanten ließ man auflaufen. Die britische Labour-Parlamentsabgeordnete Sarah Champion, die in ihrer Partei für Gleichberechtigung zuständig ist, prangerte in einem Zeitungsartikel die Vergewaltigungen der heranwachsenden Frauen mit folgenden Worten an: Großbritannien hat ein Problem mit britischen Pakistani, die weiße Mädchen vergewaltigen und ausbeuten. Viel zu lange haben wir die Herkunft dieser Kinderschänder ignoriert. Schlimmer noch, wir haben weggesehen. Nach heftiger Kritik musste sich Champion entschuldigen und auf Druck des Parteivorsitzenden Jeremy Corbyn ihre Ämter niederlegen. Wenn Sie hier genug haben, und ich würde das verstehen, dann skippen Sie einfach dieses Kapitel und gehen zum nächsten. Es ist weit weniger aufzählungsintensiv, auch weniger bedrückend. Für die, die es nicht tun, gönnen Sie sich einen Magenbitter. Denn ich rechne in dieser unerfreulichen Einleitung die ganze Schieflage einer krachend gescheiterten Immigrations- und Integrationspolitik bis zum Ende ab. Aus Mainstream-Quellen, die mir quasi über den Weg gelaufen sind. Wobei ich definitiv keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. Gehen Sie davon aus, dass all diese Schlaglichter, gerade im Bereich Kriminalität, nicht einmal 5% von dem abbilden, was wirklich passiert. Eine Studie der IG Metall-eigenen Otto-Brenner-Stiftung wies dies jüngst nach. Selbst die Deutsche Polizeigewerkschaft sagt, dass die kriminellen Verhältnisse, konkret im Umfeld von Asylantenheimen, wesentlich schlimmer sind, als das Presse und Politik nach außen dringen lassen. Einige Zuhörer werden vielleicht bereits gemerkt haben, dass das Thema Verbrechen sehr intransparent gehandhabt wird. Häufig bezeichnen Medien und selbst die Polizei Straftäter nur noch als Mann oder als Großfamilie, während Ethnodeutsche mit vollem Vornamen genannt werden. Das gleiche Vorgehen sehen wir in Schweden, wo offiziellen Angaben zufolge 2015 nur 14% aller Verbrechen aufgeklärt wurden. Als ein schwedischer Journalist des Mainstream-Blatts Göteborgs Posten wegen einer unaufgeklärten Vergewaltigung einer 12-Jährigen bei der Polizei anrief, um sie nach dem Stand der Ermittlungen zu erkundigen, erhielt er die Gegenfrage: Wissen Sie, wie viele Vergewaltigungen wir hier gemeldet kriegen? Wir haben 3-Jährige, die vergewaltigt werden. Wir sind vom Personal her vollständig überfordert. Im Jahr 2016 erwägten 80% der schwedischen Polizeibeamten, den Dienst zu quittieren. Trotzdem weigerten sich der Ministerpräsident und sein Innenminister, es eine Krise zu nennen. Der US-Think Tank Gatestone Institute rechnete, wohlgemerkt immer noch ein halbes Jahr vor dem finalen Migrationsstoß des Spätsommers 2015. 40 Jahre nachdem das schwedische Parlament einstimmig beschloss, das bevölkerungsseitig ehemals homogene Schweden in ein multikulturelles Land umzuwandeln, haben Gewaltverbrechen sich um 300% und Vergewaltigungen um 1472% erhöht. Schweden ist jetzt die Nummer 2 auf der Weltrangliste der Vergewaltigungsländer, nur von Lesotho im südlichen Afrika übertroffen. Zitat Ende. Als ein halbes Jahr später die größte Zuwandererwelle seit Ende des Zweiten Weltkriegs über Europa hereinbrandete, bat, das ist kein Witz, ausgerechnet die schwedische Volksvertreterschaft um einen möglichst großen Anteil. Seit diesem Datum, seit September 2015, sind alle Schleusen der Migration geöffnet. Seit dieser illegalen Grenzöffnung darf, und es wird seit 2016 still weiter betrieben, praktisch jeder ohne Papiere in die EU einreisen. Auch und vor allem nach Nord- und Mitteleuropa, wo das Hauptziel der afrikanisch-mittelöstlichen Migration liegt. Hier im Zentrum der Neuverbürgerung sprach die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt im November 2015 auf dem Parteitag der Grünen aus, was ihre Parteien, ich spreche hier im Plural, Parteien-Kollegen im Bundestag allesamt zu denken scheinen. Anführungszeichen, unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich freue mich darauf. In der Tat, Deutschland verändert sich. Die Frage ist, wer sich darüber freuen kann. Möglicherweise ist es die Industrie. Denn ohne Zweifel können durch den ungeregelten Zustrom von Billigstarbeitern die Löhne auf der untersten Einkommensebene noch weiter gedrückt werden, womit dort die Verteilungskämpfe zunehmen. Das wiederum verheißt linken Kräften, auch den Grünen, mehr Stimmen an den Wahlurnen. Einerseits durch die Zugewanderten, die erfahrungsgemäß migrationsfreundliche Parteien bevorzugen, andererseits von arbeitslosen Altdeutschen, denen zu helfen Sozialisten von Haus aus und seit jeher das Blaue vom Himmel versprechen. Und denen, das hilft sicher, die soziale Grundversorgung trotz gleichbleibender Steuerbelastung immer dünner oder wahlweise teurer ausfallen wird. Denn die Kassen sind jetzt hoffnungslos überlastet. Auch, oder besser gesagt, gerade wegen der Migration. Drei Gründe. Erstens, nicht nur Migranten erhalten medizinische Versorgung, auch die heimischen Großfamilien sind über die deutschen Kassen seit 1964 rundum abgesichert, obwohl sie nie einen Cent eingezahlt haben und niemals in Deutschland gewesen sind. Dazu kommt zweitens, dass knapp die Hälfte der in Deutschland lebenden Türken laut Berechnung der Europäischen Statistikbehörde Eurostat aus 2017 nicht erwerbstätig ist. Zumindest offiziell, denn die Schwarzarbeiterquote scheint bemerkenswert zu sein. Und drittens, noch hintendrauf, laut einer Dokumentation von RTL nutzen in Deutschland lebende muslimische Männer häufig die Sozialsysteme aus, indem sie 2, 3 oder 4 Frauen aus ihrer alten Heimat nach Deutschland holen, um sie dann in Anwesenheit eines Imams zu heiraten. Sobald sie in Deutschland sind, beantragen die Frauen Sozialleistungen, darunter die Übernahme der Kosten einer eigenen Wohnung, für sich und ihre Kinder, wobei sie behaupten, Alleinerziehende mit Kindern zu sein. Obgleich der von muslimischen Einwanderern begangene Sozialbetrug ein offenes Geheimnis sei und die deutschen Steuerzahler Jahr für Jahr Millionen koste, wagten die deutschen Behörden es aus Gründen der politischen Korrektheit nicht, Maßnahmen dagegen zu ergreifen, so der RTL-Bericht. Soll es eine funktionierende Sozialversicherung geben, dann muss die steuernzahlende Restbevölkerung all das stemmen. Was erklärt, warum die Beiträge laufend steigen, während die Leistungen gekürzt werden. Zu diesen kostenseitigen Härten gesellt der zur regelrechten Umvölkung anschwellende Bevölkerungsaustausch spürbare kulturelle Verschiebungen. So untersagte der muslimische Londoner Oberbürgermeister Sadiq Khan Werbung, die Imame zuvor als nicht im Einklang mit dem Koran befindlich gebrandmarkt hatten. Khan passte seine Verbotsverfügung westlichen Sprachstandards an. So hieß es dann, öffentliche Bilder dürften nicht unrealistische Erwartungen an das Image von Frauenkörpern und Gesundheit fördern. Die deutsche Hauptstadt Berlin zieht nach und plant, Bilder zu verbieten, in denen Frauen als schön, aber schwach, naiv oder durch ihre Emotionen beherrscht, dargestellt werden. Harald Martenstein, leitender Redakteur des Tagesspiegel, protestierte daraufhin in seiner Kolumne, dass die Politik, O-Ton, vom Taliban-Manifest übernommen worden sein könnte. Zitat Ende. Die Ironie ist, dass diese Welle der Moral und der Tugend aus Städten kommt, die von ungehemmten linken Politikern regiert werden, die sich seit Jahren für sexuelle Befreiung einsetzten, diesen nun aber der Islamisierung unterordnen. Der erste, der hierzulande vorschlug, Plakate oder Werbung, die Frauen oder Männer auf sexuelle Objekte reduziert, zu verbieten, war der deutsche Justizminister Heiko Maas, ein Sozialdemokrat. Die Zeitung Die Welt kommentierte: Dank dem Justizminister Heiko Maas wissen wir endlich, warum an Silvester vor dem Kölner Hauptbahnhof etwa 1000 Frauen Opfer sexueller Gewalt wurden. Es lag an der sexistischen Reklame. Zu viele erotisierte Models und zu viel nackte Haut auf unseren Plakatwänden. Zu viele erotische Schmollmünder und Miniröcke in den Modezeitschriften. Zu viele wackelnde Hintern und pralle Brüste in den Fernsehwerbespots. Nun soll alle Werbung verboten werden, die Nacktheit übertrieben herausstellt. Ab wann aber ist Nacktheit in der Öffentlichkeit übertrieben? Ab den Brustwarzen? Ist eine Armlänge Rock unterm Knie ausreichend keusch? Oder sollten allzu stimulierende Models am besten Burka oder wenigstens, wie Frau Erdogan, ein Kopftuch tragen? Soweit zitiert aus dem Weltartikel. Er trägt die Überschrift »Eine weitere Geste der kulturellen Unterwerfung«. Die Schlagzeile passt auch nach Holland, wo Gemeinden ihren Mitarbeiterinnen raten, keine Miniröcke zu tragen. Deutsche Schulen verschicken Briefe an Eltern, die Kinder zu bitten, das Tragen von freizügiger Kleidung zu vermeiden. Während an Uniformträgerinnen in England auf Wunsch passende Hijabs verausgabt werden. Als Beginn der Aktion werden zunächst Polizistinnen ausgerüstet. Ob die Verhüllung auch bei Minderjährigen als Aufrüstungsbestandteil der in Britannien weit verbreiteten Schuluniform erlaubt sein soll, wird den Trägerschaften überlassen. Schon jetzt billigt jede fünfte Schule die Afghanisierung des Unterrichts. Tendenz steigend. Tendenz fallend ist demgegenüber in Europa die Präsenz des Christentums. Schon 2012 schlossen in den Niederlanden wöchentlich zwei Kirchen ihre Tore auf immer und ewig. In Duisburg-Marxloh machte Ende des Jahres das letzte christliche Gotteshaus dicht. In England gaben von 1960 bis 2012 nicht weniger als 10.000 Kirchen den Geist auf. Bis 2020 sollen 4.000 folgen, während, so die Voraussage, 1.700 neue Moscheen aufmachen werden. Viele auf oder in früheren Kirchen. Wien, 1683 die letzte Bastion des Abendlandes gegen die anrückenden Türken, zählt heute mehr Muslime als Katholiken. In vorauseilendem Gehorsam haben Behörden und Schulen bereits Kreuze aus ihrem Einzugsgebiet entfernt. Die Werbung schließt sich an. Zuletzt tilgte eine Supermarktkette Kirchenkreuze von einer Käseverpackung, auf der ein allzu traditionelles Bild des griechischen Herkunftslandes prangte. Da das Produkt auch ins benachbarte Ausland verkauft wurde, meldete sich der Erzbischof von Prag zu Wort. Es gehe zwar nur um die Verfälschung von Fotografien, so der Erzbischof, aber es sei zu befürchten, dass es demnächst zur Entfernung wirklicher Kreuze auch aus Kirchen kommen werde. In den slawischen Ländern steht das nicht zu erwarten. In den germanischen dagegen wäre ein solcher Irrsinn nicht gänzlich ausgeschlossen. In Deutschland zum Beispiel, wo es unter dem Protest der AfD zahlreiche Angriffe auf christliche Priester durch salafistische Gangs gab, haben Priester dazu aufgerufen, gerade diese Partei nicht zu wählen, wegen ihres islamkritischen Wertekanons. Möglicherweise folgt man hier bewusst dem alten Jesus-Prinzip, dem Gegner nach einem gut gesetzten Schlag gleich noch die zweite Wange hinzuhalten. Direkt ans S&M-taugliche Andreaskreuz nagelt sich derweil der Erzbischof von Canterbury. Von ihm stammt das Bonmot, dass die christliche Doktrin anstößig den Muslimen gegenüber sei. Unterwerfung at its best. Selbstverleugnung vermittelt im Übrigen auch die Zulassung von parallelgesellschaftlichen Strukturen, die allesamt dem aufgeklärten, egalitären Geist eines einstmals sicheren Europas hohn sprechen. In schwedischen Schwimmbädern gibt es mittlerweile Frauenstunden. In Holland werden muslimischen Frauen separate Busse zur Verfügung gestellt. In Bremen haben Muslime, warum auch immer, Zugriff auf separate Blutbanken. Fleischhauern in von Muslimen dominierten Bezirken wird verboten, Schweinefleisch an ihre Kunden zu verkaufen. In Kindergärten, Schulen und öffentlichen Einrichtungen gibt es das fast schon nicht mehr. Dafür wird hier nahezu ausschließlich Fleisch von Tieren serviert, die nach europäischen Tierschutzverständnissen hohnsprechenden muslimischen Schächtungsregeln geschlachtet wurden. Womit wir beim Thema Scharia wären. Viele Randbezirke in europäischen Städten werden bereits mehr oder weniger spürbar von salafistischen Milizen kontrolliert, die den Einwohnern anstatt des nationalen das islamische Recht eben die Scharia auferlegen. Hier sind beispielsweise Vielehen möglich, Kinderhochzeiten ebenfalls. Den Job übernehmen eigene Friedensrichter. Wohl um die eigene Macht auszutesten oder einen Präzedenzfall zu setzen, drängte in Wuppertal eine mit Sicherheitswesten uniformierte Scharia-Streife, Aufschrift Scharia Police, sowohl muslimische als auch nicht-muslimische Passanten dazu, in die Moschee zu gehen und auf Alkohol, Zigaretten, Drogen, Glücksspiel, Musikpornografie und Prostitution zu verzichten. Im November 2016 urteilte das Wuppertaler Landgericht, dass die Islamisten nicht gegen das deutsche Recht verstoßen, sondern bloß von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht hätten. Das Urteil, das de facto das Scharia-Recht in Deutschland legitimiert, ist einer von immer mehr Fällen, in denen deutsche Gerichte, sei es absichtlich oder unbewusst, die Einführung eines parallelen islamischen Rechtssystems im Lande fördern. Wer nun denkt, dass die deutsche Politik hier ein Machtwort spräche, der irrt gewaltig. Ausgerechnet Justizminister Heiko Maas, SPD, relativierte schon einmal die Gefahren, die von Kinderehen ausgehen, und setzte sich dafür ein, solche Verbindungen nicht per se aufzulösen. Entscheidend sei immer das Kindeswohl. Das verwundert, denn eine Heirat geht auch im Morgenland automatisch mit einem sexuellen Verhältnis einher. Genau dieses zwischen Erwachsenen und Minderjährigen wird grundsätzlich vom deutschen Gesetzgeber verfolgt, weil er es als dem Kindeswohl abträglich definiert. Der Minister, der den Wortstamm Justiz für sich veranschlagt, scheint das nicht unbedingt so zu sehen. Zumindest dann nicht, wenn der Gatte Muslim ist und der begatteten Minderjährigen gut zu essen gibt. Genossin Safsan Schäbli, dies ein anderes Beispiel, war nacheinander im Berliner Senat Grundsatzreferentin für interkulturelle Angelegenheiten, dann Sprecherin von Außenminister Frank-Walter Steinmeier und schließlich Staatssekretärin des regierenden Berliner Bürgermeisters Müller. In einem Antrittsinterview mit ihrem neuen Chef beschrieb Schäbli 2016 das islamische Recht als absolut kompatibel mit dem Grundgesetz. Bürgermeister Müller saß daneben, nickte weise und bescheinigte der Religion an sich eine wichtige, ja auch eine stabilisierende Funktion. Dass die attraktive, immer wieder als Beispiel für gelungene Integration gefeierte Palästinenserin das Tragen des Kopftuchs als religiöse Pflicht bezeichnete, tat ihrer Karriere keinen Abbruch. Im benachbarten Frankreich wird diese religiöse Pflicht im Übrigen gern angenommen. Über die Hälfte der jungen Muslime in Frankreich setzt die Scharia über die Gesetze der Republik. Es haben sich bereits einige islamische Mini-Staaten gebildet, in welchen die Scharia herrscht, wie zum Beispiel Nord-Marseille oder die Textilmetropole Roubaix. Auch Birmingham gehört nur noch auf dem Papier zu England. Es gibt bereits 12 islamische Gerichte in Großbritannien, die mit voller staatlicher Anerkennung arbeiten. Muslimische Männer, die mehr als eine Frau besitzen, haben nun Anspruch auf zusätzliche staatliche Leistungen. Bio-Inländer oder aufgeklärte Migranten, die nun denken, all das ginge sie nichts an, befinden sich auf dem Holzweg. Denn Je stärker die islamischen Kommunen werden, desto stärker greifen sie über ihr eigentliches Klientel hinaus. Inzwischen werden auch Siedlungsräume überschritten, um das Gottesrecht zur Anwendung zu bringen. In Kopenhagen wurden im Sommer 2016 Kneipen, die Alkohol ausschenken, zuerst gewarnt und dann nach allen Regeln der Handwerkskunst auseinandergenommen. Im dritten Besuchsvorgang forderten die Scharia-Räumkommandos dann eine Art Sondersteuer. Das Abpressen von Schutzgeld ist, nicht religiös motiviert, von der organisierten Kriminalität bekannt. Der Klingelbeutel am Boxerhandschuh war vor Jahrzehnten in der italienischen Migration verbreitet. Und er ist es heute noch in der türkischen und kurdischen. Es ist eine Spielart von Kriminalität, die sich in sogenannten No-Go-Areas abspielt, also in Gebieten, in denen so gut wie keine Deutschen mehr wohnen und in die sich die Polizei nicht mehr hineintraut. Hier, in diesen Zonen, bestimmen jeder Geburtenstatistik hohnsprechende Großfamilien nach eigenem Geschmack, was geht und was nicht. Gesetzlose Zonen massieren sich vor allen Dingen im Ballungszentrum Ruhrgebiet. Hier sind Dortmund, Essen und Gelsenkirchen intensiv betroffen. Duisburg musste bereits einen kompletten Stadtteil aus seiner Zuständigkeit streichen. Marxloh. Früher ein beliebtes Einkaufsviertel, herrschen hier heute Clans und Banden. Die Polizei kann laut eigenem Bericht den Bewohnern Marxlohs keine Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit mehr gewährleisten. Als sich das rumsprach und die nordrhein-westfälische Regierung innerparlamentarisch aufgefordert wurde, ein landesweites Lagebild über kriminelle Familienclans in Nordrhein-Westfalen zu erstellen, lehnte Innenminister Ralf Jäger, SPD, das ab, weil eine solche Studie politisch inkorrekt sei. Intern wie extern müsse jede Einstufung vermieden werden, die zur Abwertung von Menschen missbraucht werden könne. Insofern verbietet sich aus polizeilicher Sicht auch die Verwendung des Begriffs Familienclan, so Jäger. Für Jäger scheint es sich auch verboten zu haben, die sexuelle Inbeschlagnahme hunderter Frauen durch 1000 nordafrikanische Migranten während der Silvesternacht 2015-16 beim Namen zu nennen. Presse, Polizei und Politik sprachen einvernehmlich von einer erfreulichen, ausgelassenen Feier, selbst noch nachdem etliche Anzeigen Betroffener eingegangen waren. Der Beginn von Meldungen in diese Richtung, von der Polizei vor Ort aufgenommen, traf auf Vertuschungsbemühungen. Eine frühe interne Bekanntgabe der Kölner Polizei über unmissverständliche Vergewaltigungsvorgänge wurde aus dem Apparat des NRW-Innenministeriums schlicht zurückgewiesen. Ein Offizieller rief bei den Einsatzkräften an und drang darauf, den Bericht zurückzuziehen, beziehungsweise den Begriff der Vergewaltigung zu streichen. Dies sei, Anführungszeichen, ein Wunsch aus dem Ministerium des Inneren in Düsseldorf. Noch anderthalb Jahre nach den Treibjagden auf der Kölner Domplatte konnte man von einem Experten in einer Diskussionsrunde auf Phoenix folgendes Statement hören. Naja, in Köln. Ich habe lange in Mainz gelebt und wenn die 3 oder 4 oder 5 tollen Tage sind, dann sind sozusagen sexuelle Übergriffe etwas, das irgendwie dazugehört. Und wenn dann außerdem noch dort junge Leute stehen, die weder die Sprache beherrschen, um die es geht, die weder die Kenntnis haben, in welcher Art von kultureller Handlung kann ich mich hier reinbegeben, ohne dass ich in eine schwierige Situation komme, also fremd unter Fremden zu sein. Der Knallerausspruch stammt von Uwe Carsten Haie, gewesener Leiter des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung und Vorstandsvorsitzender des Vereins Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland, der auch von staatlichen Stellen generös alimentiert wird. Was Haie außen vor lässt, Köln, wo sich 500 Frauen als Sexualopfer erfassen ließen, war nur die Spitze des Eisbergs und beileibe kein Einzelfall. 150 Betroffene ähnlicher Angriffe meldeten sich in Düsseldorf, Dortmund und Bielefeld bei den Behörden. Vorfälle in Hamburg, Stuttgart oder Bremen sind hier gar nicht eingerechnet. Ein Beispiel derart gewalttätiger Frauenverachtung war seit den Massenvergewaltigungen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland unbekannt. Es ist ein neues Massenphänomen. allerdings kein unerklärliches. Selbstbewusste Frauen, welche die Täterkultur von innen kennengelernt haben, können ein Lied davon singen. Und sie tun das auch, vorzugsweise in angloamerikanischen Medien. Die deutsche Qualitätspresse bleibt ihnen meist verschlossen. Nach Köln wagte sich der CSU-nahe Bayern-Kurier als einziges größeres Blatt, zwei dieser Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Nachfolgend ein Auszug aus dem Artikel »Was uns erwartet – Frauen im Islam – Menschen zweiter Klasse«. »Arabische Gesellschaften hassen Frauen«, schrieb kurz und bündig die ägyptisch-amerikanische Journalistin Mona Hathaway vor 4 Jahren im renommierten US-Politikmagazin Foreign Policy. Die arabische Gesellschaft beschreibt Hathaway dort als ein politisches und wirtschaftliches System, das die Hälfte der Menschheit wie Tiere behandelt. Sie erklärt auch, woher das kommt. Überall in der arabischen Welt werde permanent Frauenmisshandlung von einer giftigen Mischung aus Kultur und Religion befeuert. Wer dagegen angehen will, wird der Blasphemie, der Gotteslästerung bezichtigt. Auf den Vorwurf stehen in vielen islamischen Ländern Todesstrafe oder Lynchmord. Was in der Silvesternacht in Köln passierte, ist Hathaway zufolge fast überall im Mittleren Osten Normalität. Zitat: Von Marokko bis Jemen sind Sexattacken endemisch. Das Frauenbild, das in der Kölner Silvesternacht zum Vorschein kam, Anführungszeichen, wird im gesamten islamischen Kulturkreis gelebt, weiß auch die junge muslimische Frauenaktivistin Zana Ramadani. In jedem islamischen Land hätte das passieren können und passiere dort auch täglich. Ramadani, denn die Werte sind schuld an den Geschehnissen. Es sind die Werte des Islam. Hierzulande werden diese Warnungen nicht gehört, jedenfalls nicht vom Establishment. Der Islam gehört zu Deutschland, befindet die Bundeskanzlerin stattdessen pauschal und wird dafür von den Medien gefeiert. Ähnliche Statements gab es auch, als der Nordrhein-Westfälische Landtag im Sommer 2016 mit den Stimmen aller Parteien, Grüne, SPD, CDU, FDP, beschloss, diesen Kulturkreis mit einer eindrucksvollen Gesetzesnovelle aufzuwerten. Auf Antrag von SPD und Grünen wurde dabei die Formulierung »deutsches Volk« aus Landesverfassung, Parlamentsgeschäftsordnung und Ministereidesformel gestrichen. Bis dahin verpflichtete der ministerielle Eid jedes Kabinettsmitglied, seine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen und diesem mit ganzer Kraft zu dienen. Nun ist dort von der nordrhein-westfälischen Bevölkerung oder allen Menschen die Rede. Wer nun denkt, diese Entscheidung sei notgedrungen einer mehr oder weniger ungewollten, aus dem Ruder geratenen demografischen Realität hinterhergehängt, der irrt. Wie ich im zweiten Teil zeigen werde, ist das genaue Gegenteil der Fall. Umvolkung als Realität folgt umgekehrt einer Agenda, einem Plan, dem sich die Regierenden bereitwillig unterordnen. Bereits im Sommer 2011 trat Bundeskanzlerin Merkel auf dem Kongress des Rats für nachhaltige Entwicklung auf, dessen weitsichtige Projekte sie vom Podium herab begrüßte. Eines dieser weitsichtigen Projekte findet sich in dem anlässlich der Tagung herausgegebenen Buch »Dialoge der Zukunft«. Demnach sollen im Jahre 2050 bestimmte Begriffe ausgestorben sein, zum Beispiel Migrationshintergrund. Wir lesen, Grund der nicht weiter erfolgten Nutzung nicht mehr benötigt, da Menschen so gemischt sind, dass jeder einen Migrationshintergrund hat. Henrik M. Broder, der den Kongress besuchte, fühlte sich spontan zu einem Kurzfilm animiert, in dem er dem mit ihm befreundeten deutsch-ägyptischen Universitätsdozenten Hamed Abdel Samad aus der One World Fibel vorträgt. Abdel Samad, und damit verbringt die Kanzlerin ihre Zeit, das zu lesen? Broder, ja, Und jetzt habe ich beinahe die Befürchtung, sie hat's auch noch geschrieben. Abdel Samad, echt? Bruder, es klingt so. Wer die Zukunftsvision des eigenartigen Kongresses als unwissenschaftlich abtut, hat recht. Denn so vehement wie der Bevölkerungsaustausch seit 2015 an Fahrt aufgenommen hat, wird die Umvölkerung Deutschlands und Europas nicht erst 2050, sondern wesentlich eher 2030 in trockenen Tüchern sein. Schreitet die Migration mitsamt den nationalen Geburtenraten im Iststand fort, wird das deutsche Volk in weniger als 20 Jahren nicht mehr als eigen, als typisch zu identifizieren sein. So wie das Englische, das Französische und etliche andere über Jahrtausende gewachsene Ethnien mit dazu. Die Heimat dieser Menschen wird dann, auch das ist sicher, muslimisch geprägt und regiert sein. Spürbar muslimisch. Bereits seit Jahren ist in vielen europäischen Ländern, auch in Deutschland, Mohammed der von Eltern meistgewählte Vorname für Neugeborene. Es ist kein säkular-arabischer Name, sondern ein religiös-islamischer. Ein Statement. Ungebremst fährt er fort, der Schicksalszug unserer Zeit, in diese Richtung, an deren Ende das triumphierende Alua Akbar steht. Jüngste Meldung: Vor 4 Wochen verordnete der Bürgermeister von Oldham, Manchester, dass die Sitzungen des Stadtrats künftig mit einem von einem Imam verlesenen muslimischen Gebet zu beginnen haben. In Oldham errang Winston Churchill seinen ersten Parlamentssitz. Die britischen Medien sparten den Vorfall aus. Sie berichteten lieber darüber, dass Mark Owen, Mitglied der Popgruppe Take That und ebenfalls Kind dieser Stadt, bei einem Auftritt die Hose aus dem Leim gegangen war. Zu allem Übel auch noch im Schritt. Shocking.